1. Dies ist ein Lied und einsam der Korrekeiten, der unter der Leitung des Musikmeisters nach der Melodie Krankheit gesungen werden soll, es ist ein Maskil von Hemen, dem Esrekeiten. 2. Herr, mein Gott und Retter, ich rufe am Tag zu dir Hilfen schrei auch in der Nacht vor deinem Angesicht. 3. Ich bitte dich, lass mein Gebet zu dir vordringen und schenk meinem Flehen dein Wohl aufmerksamkeit. Vor den mein Ziel ist von Leiden erfüllt, und mein Leben nahet sich bereits der Schwelle am Totenreich. 5. Man sollt mich bereits zu denen, die in das Grab hinabsteigen, daichy ein Mann one jegliche Lebenskraft work. 6. Ich wer den Toten gleichgestellt, y erschlagenen, die im Grab liegen und an die du nicht mehr denkst, weil sie von deinem Schutz getrennt sind. 7. Du es mich in die tiefste Grube versetzt, an einen Ort vollkommener Finsternis und in die unermesslich tief. 8. Dein Zorn lastet schwer auf mir, und du bedrängst mich mit all deinen gewaltigen Wellen. 9. Du es dafür gesorgt, dass mein Bekannten sich von mir distanzieren, und mich für sie zu einem Objekt des Abschus gemacht, ich bin gefangen und sehe keinen Ausweg. 10. Mein Organ werden schwach vor lauter Elend, warend ich taglich zu dir ruf, Herr und mein Hand flehend nach dir ausstreck. 11. Wirst du etwaren den Toten wundervoll bringen, oder werden die verstorbenen auferstehen, dich zu preisen? 12. Word man in Grab von deiner Neid erzählen oder in der Welt des Verderbens von deiner Trui berichten. 13. Wer den Dein Wunder in der Finsternis bekannt gemacht und Dein gerechtet Keet im Land des Vergessens verkündet. 14. Ich jedoch schrei weiterhin zu dir, Herr, und bereitem frühen Morgen ereich dich mein instandiges Gebet. 15. Warum weist du mich ab, Herr, und warum entziest du mir Dein Gegenwart, indem du Dein Angesicht vor mir verbirgst? 16. Seht meine Jugend leider ich not und befind mich am Rand des Todes, ich ertrage den Schrecken, bis ich vollig erschöpft bin. 17. Dein glühender Zorn ist über mich hingebrochen, und dein Furchtbaren Heimsuchungen haben mich gänzlich vernichtet. 18. Die Schrecken umgeben mich standig wie ein Flut und umschließen mich von allen Seiten gleichzeitig. 19. Du es mein Freund und Gefahrten weit von mir entfernt, so dass nun die Finsternis mein einziger Vertrauter Begleiter ist.